Die menschliche Stimme hat die Fähigkeit, sich selbst darzustellen und erlaubt Rückschlüsse auf die sprechende Person. Lenz stellt in seiner Sendung Stimmen von Schriftstellern, unter anderem von Gottfried Benn, Thomas Mann, André Gide und T.S. Eliot vor und interpretiert sie im Hinblick auf die Persönlichkeit. Und es zeigt sich, dass die Stimmen Aufschluss geben über Leben und Werk der Autoren. Die menschliche Stimme ist eine so vertraute, so sachgemäße und selbstverständliche Erscheinung, dass sie für uns nicht mehr hat als die Funktion eines Werkzeugs, mit dem wir uns verständlich machen und mitteilen. Natürlich, die Stimme ist ein Werkzeug. Sie dient der Kundgabe von Gedanken und Gefühlen. Sie gehört zum Handwerk des Lebens und ihr Gebrauch vollzieht sich so natürlich wie das Atmen. Aber daneben hat die menschliche Stimme noch eine wesensmäßig andere Qualität. Eine Fähigkeit, die den Werkzeugcharakter bei weitem übersteigt. Sie hat die Qualität eines Wundes. Wenn wir auch diese Eigenschaft der Stimme vor lauter Praxis vergessen, in gewissen Augenblicken, glaube ich, ist jeder schon ihrer inne geworden. Mitunter haben wir, vielleicht sogar betroffen, gemerkt, dass eine einzelne Stimme in der Lage war, einen Raum in unserer Vorstellung zu schaffen. Oder doch ein Gefühl für Räumlichkeit. Oder wir haben mit einigem Erstaunen gespürt, dass eine Stimme uns das komplizierte Erlebnis der verstreichenden Zeit vermitteln konnte. Und schließlich haben wir erfahren, dass eine Stimme nicht nur ein Hörerlebnis hervorrufen kann, sondern dass sie ausreicht, um uns an einer heraufgerufenen Welt teilnehmen zu lassen. Und hier handelt es sich offenbar um eine magische Qualität der Stimme. Eine Qualität übrigens, die in der Antike dazu führte, dass man Dichtung vorsätzlich nicht druckte, obwohl man den Typendruck kannte, sondern ihre Interpretation der Stimme des Rezitators überließ. Doch neben all diesen Eigenschaften hat die Stimme noch eine Fähigkeit, sich selbst darzustellen und in dieser Selbstdarstellung Rückschlüsse auf die sprechende Person zu erlauben. Obwohl hier natürlich ein obligates Risiko besteht, rechtschaffene Schwierigkeiten sozusagen, scheint mir gerade dieser Versuch, aus der Stimme zu lesen, ebenso aufschlussreich wie interessant zu sein. Und ich vermute, dass solch ein Versuch auch mehr ist als akustische Chiromantie. Wir ertappen eine Stimme gewissermaßen in flagranti und beziehen aus ihrer absichtslosen Selbstdarstellung eine spontane Einsicht im Hinblick auf den Sprecher. Was nun die Schwierigkeit dieses Versuchs betrifft, sie wird besonders groß, wenn wir versuchen, einen formulierten Zusammenhang herzustellen zwischen der Stimme eines Menschen und dem, was wir von ihm wissen. Manchmal stellen wir mit Erstaunen eine Diskrepanz zwischen Stimme und äußerer Erscheinung fest. Oder, wenn es sich zum Beispiel um einen Schriftsteller handelt, eine interessante Ungleichheit zwischen seiner Stimme und seinem Werk. Manchmal allerdings scheint zwischen Stimme und Werk auch eine mehr oder minder große Übereinstimmung zu bestehen. Indes, es wäre müßig und geradezu hoffnungslos, in einer Diskrepanz oder Übereinstimmung irgendeine Gesetzlichkeit zu suchen. Jede Regel, die wir aufstellen wollten, würde sofort in der Praxis widerlegt werden. Allenfalls können wir mit Hilfe der Intuition und, wenn auch nicht mit dem Anspruch, so doch nach der Methode der Chiromanten verfahren. Wie diese aus der Hand lesen, so können wir versuchen, aus der Stimme zu lesen. Und weil nun die Stimmen großer Schriftsteller zu den kostbarsten Dokumenten gehören, die Aufschluss über Leben und Schaffen geben können, möchten wir heute einige dieser Dokumente hören und in Bezug auf die Persönlichkeit interpretieren. Die Ikonografie einiger Schriftsteller von europäischem Rang möchten wir durch eine Phonografie, also eine Stimmdeutung, ergänzen. Nun beginnen wir mit der Stimme des französischen Dichters Paul Valéry, in dessen Versen sich formale Virtuosität und Musikalität so ausdrucksvoll verbinden. Hier hören wir ihn selbst, in einer technisch leider nicht ganz reinen Aufnahme. Hélène, la reine triste. Azur, c'est moi. Je viens des grottes de la mort. Entendre l'onde se rompre de gré sonore. Et je revois les galères dans les aurores. Ressusciter de l'ombre au fil des rames d'or. Mes solitaires mains appellent les monarques dont la barbe de sel amusait mes doigts purs. Je pleurais, ils chantaient leurs triomphes obscurs et des golfes enfuis aux poupes de leurs barques. J'entends les conques profondes et les clairons militaires rythmer le vol des avirons. Le chant clair des rameurs enchaîne le tumulte. Et les dieux, à la proue héroïque exaltée, dans leur sourire antique et que l'écume insulte, tendent vers moi leurs bras, indulgents et sculptés. So klang die Stimme von Paul Valéry. Es ist eine trockene, energische, beinahe soldatische Stimme. Und zunächst wirkt sie überraschend, so als stünde sie im Widerspruch zu der Formvollendung der erhabenen Musikalität von Valérys Gedichten. Aber wir sollten versuchen, genauer zu hören und zu fragen, ob diese Stimme in Wahrheit nicht einen der tiefsten Aspekte von Valérys Schaffen ausdrückt, nämlich den Willen zur Strenge, die dauernde Suche nach einer Methode, um den eigenen geistigen Mechanismus zu meistern, um die Gesetze des Denkens zu ergründen. Diese Suche hat Paul Valéry von seiner Jugend an bis zu seinem Lebensende unaufhörlich fortgesetzt. So betrachtet erscheint diese schnelle und dabei etwas dumpfe Stimme leichter lesbar. Es ist die Stimme kombinierenden Geistes, die Rede eines Mannes, der sich mit Mathematik befasste, nur um seinen Geist zu schulen. Das ist es wohl, warum seine Stimme so konzis erscheint, so abgehackt und überstürzt und auch so gebieterisch. Wie schnell auch immer seine Rede läuft, man fühlt doch, wie seine Gedanken noch schneller sind. Oft sind die Worte eher angedeutet als ausgesprochen. Es ist, als ziele bei Valéry das klangliche Zeichen darauf ab, so kurz wie möglich zu werden, um, wie im Falle der algebraischen Zeichen, ein schnelles und präzises Manipulieren der Ideen zu ermöglichen. Eh bien, je leur aurais dit, si ça avait été ma dernière leçon, et je le dirais aujourd'hui alors, quelque chose qui en affaire plus personnel que d'habitude. C'est à quoi ce cours tout entier se rattache, c'est sa véritable explication. Ce cours, vous le savez, n'est pas un enseignement. Le Collège de France admet heureusement une liberté d'expression et une liberté de point de vue qui est presque sa raison d'être, hein, puisqu'à côté des choses qui s'enseignent, il admet qu'on parle ici pour exciter l'appétit de quelque chose. Eh bien, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai fait ici un cours de poétique, ou plutôt non pas pourquoi, mais comment il s'est fait que j'ai été amené à cette conception de la poétique qui s'est présentée à mon esprit lorsque mes regrettés amis, M. Joseph Bédier et M. Moret, Bédier administrateur du collège et Moret professeur ici d'égyptologie, ont inventé cette idée que je pourrais être ici professeur au Collège de France, ce qui m'a beaucoup étonné, n'ayant jamais enseigné de ma vie, et ne me sentant pas tout à fait une âme de professeur. Hier lässt sich bei Paul Valéry der Übergang erkennen von seinem geistigen Suchen zu seiner Auffassung von der Poesie. Für ihn war das dichterische Schaffen Ergebnis einer bestimmten, ordnenden Bemühung. Einer sowohl geistigen wie handwerklichen Arbeit, bei der nichts dem Zufall überlassen bleibt. Valéry misstraut den irrationalen Regungen, den romantischen Schwärmereien. Die Stimme Valérys drückt dieses Misstrauen aus, das sich mit einem tiefen Schamgefühl verbindet. Außerdem ist seine Stimme ernst bis zur Traurigkeit, auf die der Dichter aber keinen Nachdruck legt. Diese Stimme gehört einem Menschen, der sich zu seinem Stolz, zu seiner Einsamkeit und vielleicht sogar zu seiner Askese entschieden hat. Hélène, la reine est triste. Azur, c'est moi. Je viens des grottes de la mort, entendre l'onde se rompre de gré sonore, et je revois les galères dans les aurores, ressuscitées de l'ombre au fil des rames d'or. Wie viel Verschiedenes, ja in der Anlage Entgegengesetztes, zeigt uns dagegen die Stimme von Paul Claudel. Tout à coup, dans le clair de lune, les cloches en une grappe énorme dans le clocher. Les cloches au milieu de la nuit comme d'elles-mêmes, les cloches se sont mises à sonner. On ne comprend pas ce qu'elles disent, elles parlent toutes à la fois. Ce qui les empêche de parler, c'est l'amour, la surprise, toutes ensemble, de la joie. Ce n'est pas un faible murmure, ce n'est pas cette langue au milieu de nous-mêmes suspendue qui commence à remuer. C'est la cloche vers les quatre horizons chrétiens qui campane à toute volée. Les deux plus claires par-dessus l'une sur l'autre qui montent dans un dialogue infatigable et les quatre plus graves à coups profonds par-dessous à leur tour qui se sont mises à table. Après les siècles révolus, au milieu de cette éternité à la fin autour de nous lumineuse et étoilée, parce que l'heure est venue, tout à coup, surprise que l'on soit capable de parler. Ce n'est point une parole humaine, c'est le triomphe, la vendange énorme de toutes les étoiles dans le ciel. C'est la terre délivrée vers Dieu, coup sur coup, qui pousse cet aboiement solennel. Die Stimme Paul Claudels drückt etwas ganz anderes aus als die Stimme Paul Valéry's. Valéry's Stimme wirkt trotz ihrer Unmittelbarkeit, trotz ihrer Einfachheit, neben dieser Stimme elegant. Die Stimme Claudels ist voll bäuerlicher Anklänge. Seine Stimme erfasst die goldenen Silben der französischen Sprache, so wie eine mächtige Kinnlade Weizenkörner erfasst. Um sie zu zermalmen und daraus die nährende Substanz zu ziehen, die zugleich das Brot des Leibes und das Brot der Seele ist. Es ist eine Bruststimme voll Lebenshunger, wo sich kunterbunt Korn und Spreu zusammenfindet, der klingende Vokal und der gutturale Konsonant. Diese mächtige Kinnlade birgt auch in sich den Rhythmus, der unablässig hin und her ebbt, wie das Meer. Ce n'est point une parole humaine, c'est le triomphe, la vendange énorme de toutes les étoiles dans le ciel. C'est la terre délivrée vers Dieu, coup sur coup, qui pousse cet aboiement solennel. Das Wort hat bei Claudel Anteil am Fleisch, an den einfachsten, den gewöhnlichsten Aspekten des Alltags. Darum braucht das Wort, wenn es von der Stimme eines großen Dichters getragen wird und wenn dieser große Dichter weiß, dass er ein großer Dichter ist, nicht im prophetischen Ton zu sprechen. Es kann ganz schlicht sprechen, wie ein Bauer. Und wenn ein Engel erscheint, so sagt es, schau, das ist ein Engel. Wie man sagen würde, schau, da ist der Herr so und so. Und man fordert ihn auf, einzutreten und Platz zu nehmen. Und der Engel fängt an, durch den Dichter zu sprechen, wobei er auf die natürlichste Weise herrliche und erquickliche Dinge sagt. Wie solche etwa ein Schnitter an einem schönen Sommertage sagen könnte. Doch nun die Stimme eines anderen großen Dichters, André Gide. J'ai perdu le talent de chercher les motifs des actes depuis que les miens n'en ont plus de secret. Ce que je suis, pour qui le paraîtrai-je? J'ai souci d'être seulement. J'ai cessé de gémir, sachant qu'ici nulle oreille ne peut m'entendre. Cessez de souhaiter, sachant qu'ici je ne pouvais rien obtenir. Diese Stimme von André Gide mutet zunächst wie ein Rätsel an. Man ist bestürzt über das Missverhältnis zwischen Stimme und Wort. Doch erinnern wir uns. Den Geist von André Gide beherrschten anscheinend zwei Leidenschaften. Die Neugierde und die Aufrichtigkeit. Er möchte bei sich selbst, wie bei den anderen, die menschliche Natur in ihren überraschendsten Spielarten begreifen. Er beobachtet den Menschen und nimmt ihn unter die Lupe, wie etwa ein Entomologe ein Insekt. Und so hat es den Anschein, als stünde diese künstliche, ja geradezu gekünstelte Stimme im krassen Gegensatz zu seinem Schaffen. Aber wir dürfen uns auch hierbei nicht an den ersten Eindruck halten. Bei aufmerksamerem Zuhören erkennt man, dass diese Stimme mit dem Werk des Dichters unzweifelhaft verwandt ist. Lässt sich zum Beispiel jenes stets wache Aufmerken auf alle Erscheinungsformen des Lebens nicht aus den feinen Schwingungen der Stimme heraushören? Eine Art Listigkeit spricht aus dem gewinnenden Reiz der Intonationen. Mancher wird sogar finden, diese Listigkeit habe etwas Diabolisches an sich. Aber ist dem experimentellen Forscher nicht auch etwas Diabolisches eigen, wenn er die Natur in seine Falle zu locken sucht und mit seinem Experiment bis ans letzte Ende geht, auch wenn er schließlich etwas Schreckerregendes oder Monströses in seinem Schmelztiegel entdecken sollte? Andererseits lässt sich in dieser Stimme nicht ein gewisser Adel überhören. Es haftet ihr eine unleugbare Würde an, und selbst das Gekünstelte an ihr ist nicht lächerlich, denn es wirkt niemals eitel oder unnütz. Es besteht nämlich darin, jedes Wort an seinen Platz und die richtige Betonung auf jedes Wort zu setzen, damit die Rede in ihrer Gesamtheit ihre volle Bedeutung erlangt. Und die dichterische Bedeutung ist nicht ein Rezept, das auf die praktischen Anwendungen beschränkt bleibt. Sie ist vielmehr so etwas wie ein Ausblick, der uns zuerst die Gegenstände im Vordergrund zeigt und dann die immer weiter gelegenen, bis er uns schließlich ein Jenseits ahnen lässt, einen fernen und geheimnisvollen Widerhall. J'ai compris sur la vie plus de secrets que ne m'en avait révélé tous mes maîtres. Je m'occupais aussi à me raconter mes douleurs. Et si la phrase était très belle, j'en étais d'autant consolé. Parfois même j'oubliais ma tristesse à la dire. Je compris que les mots sont plus beaux dès qu'ils ne servent plus aux demandes. N'ayant plus près de moi d'oreille ni de bouche, je n'employais que la beauté de mes paroles, je les criais à toute l'île, le long des plages. Et l'île, en m'écoutant, semblait moins solitaire. La nature semblait pareille à ma tristesse. Il me semblait que j'en étais la voix et que les rochers muets l'attendissent pour raconter leur maladie. Car j'ai compris qu'autour de moi, tout est malade. Diese Gabe des fernen Widerhalls besitzt Gides Stimme genauso wie seine Bildung im höchsten Maße. Was Gides Diktion betrifft, so ist diese ebenso präzis wie seine Ausdrucksweise. Und die eine bemüht sich, die andere zur Geltung zu bringen. Und zwar mit einer etwas betonten, etwas überholten Vollkommenheit, die an die Diktion der großen Schauspieler zu Ende des letzten Jahrhunderts erinnert. Diese doppelte Präzision, die Präzision im Ausdruck und die Präzision in der Diktion, entspricht jenem leidenschaftlichen Hang zur Wahrheit, den André Gide sein Leben lang an den Tag gelegt hat. Allein, wenn es sich um eine so komplexe Persönlichkeit handelt wie André Gide, so kommt man natürlich nicht mit einigen summarischen Worten aus, wie Neugierde, Aufrichtigkeit und Wahrheit. Gides Aufrichtigkeit und Wahrheitsdrang verlaufen nicht geradlinig, so wie auch seine Stimme fortwährend von der tieferen Lage zur Mittellage übergeht, von der Bewegtheit zur Ironie, so wie er selbst in seinem Schaffen von sinnlichem Lebensgenuss zu metaphysischer Problematik übergeht. Was schließlich all diese Variationen miteinander verbindet, was diese scheinbaren Gegensätze zu einer Einheit zusammenfasst, das ist die Leidenschaft für die Kunst. André Gide hat es selbst gesagt. Die Bedeutung seines Werkes ist vor allem eine ästhetische Bedeutung. Und das ist dann auch die grundlegende Aussage dieser Stimme. Und nun nach André Gide eine Stimme, die den meisten von uns noch vertraut ist, die lebendig geblieben ist im akustischen Gedächtnis. Erinnern Sie sich noch? Noch einmal höre ich die Laute meiner Kindheit. Das niederdeutsch-waterkantische Sprachtimbre, urvertraut und seit vielen von wechselreichem Leben erfüllten Jahrzehnten mir aus dem Ohr gekommen. Merkwürdige späte Stunde, die mich zu jungen Leuten sprechen lässt, Kindern desselben Bodens, der auch mich hervorgebracht und in dem Alter etwa, in dem ich mich aus der Heimat davon machte, um mit sonderbarer Sorglosigkeit das Wagnis eines Künstlerdaseins einzugehen, mit dem es dank einer freundlichen Führung von oben noch gnädig abgegangen ist. Die Stimme von Thomas Mann. Eine Stimme, die jung geblieben ist, selbst unterm Altersreif, die ihre anzügliche Anmut behalten hat, ihre zelebrierende Sorgsamkeit. Und hier hören und erleben wir es ganz deutlich. Die Stimme Thomas Manns ist gleichsam eine Repräsentationsstimme. Indem er spricht, taucht alles auf, was er repräsentiert, was in ihm zusammenfällt. Die hansische Kaufmannspenibilität etwa, die sich in seiner akustischen Zeichengebung ausdrückt. Er respektiert den Gedankenstrich, lässt ihm den Charakter der Ankündigung. Das Fragezeichen, wie könnte es anders sein, wird mit eingestandener Wehmut gelesen. Und der Punkt erscheint immer wieder wie eine Erlösung. Oder er repräsentiert seine Hingezogenheit zur Bühne, zur Lebensbühne. Hierfür ist charakteristisch der hochgestimmte Einsatz, sozusagen die Beschwörung eines Szenariums, die Anrufung eines Requisits. Jeder Satz ist ein Ereignis. Jeder Satz wird für wert gehalten, gefeiert, ausgespielt und inszeniert zu werden. Thomas Mann reden zu hören, ist gleichbedeutend mit einer Vorstellung. Aber er repräsentiert auch die Maxime seines Künstlertums. Die Ironie als besonders geartete Form der Liebe. Und das gibt sich vor allem darin zu erkennen, dass er immerfort in heimlichen Anführungen spricht. Ein ständiger Vorbehalt wird spürbar, eine ebenso noble wie ironische Distanziertheit gegenüber dem Wort und sich selbst. Zuweilen wirkt das sonderbar romantisch. Diese ausgemachte Bedeutsamkeit, mit der eine Mitteilung erfolgt, und dann ihre mit leicht gehobener Stimme erfolgende Anzweiflung durch die Ironie. Ja, dieser kunstfertige Orator versteht sich sogar darauf, dass seine Stimme die Färbung des Kopfschüttelns, des Verwunderns, des Erstaunens über sich selbst annehmen kann, in einem Augenblick, in dem der Sprechende ein unziemliches Wort im eigenen Text entdeckt. Zum Beispiel das Wort Kampfbereitschaft. Solch einem Wort gibt er ein sehr feines Stocken der Missbilligung, der Abwehr mit. Wie bei ihm andererseits Stil und Stimme zu völliger Deckung gelangen, wo er als epischer Zauberer einen Vorgang in der Zeit erzählt. Da wird seine Stimme von raunender Werbung um den Zuhörer erfüllt. Schwebender Wohllaut stellt sich ein. Er legt es gewissermaßen darauf an, zu überreden, Glauben zu erwecken. Und für Thomas Mann typisch ist dabei das weit Ausholende, das elegant Schweifende und den eigenen Worten Nachlauschende. Nichts bleibt Andeutung bei ihm. Alles wird ausgespielt. Die Nuance ist entscheidend. Hören wir die Stimme noch einmal, diesmal bei einer Selbstinterpretation. Was für Menschen, diese Artisten, sind es denn welche? Die Clowns gleich zum Beispiel, grundsonderbare Spaßmacherwesen mit kleinen roten Händen, kleinen dünn beschuhten Füßen, roten Schöpfen unter dem kegelförmigen Filzhütchen, mit ihrem Kauderwelsch, ihrem auf den Händen gehen, über alles stolpern und hinschlagen, sinnlosen Herumrennen und vergeblichen helfen wollen, ihren zum johlenden Jubel der Menge entsetzlich fehlschlagenden Versuchen, die Kunststücke ihrer ernsten Kollegen, sagen wir, auf dem Drahtseil nachzuahmen, sind diese alterslos halbwüchsigen Söhne des Unsinns, über die Stanko und ich so herzlich lachten, ich aber tat es in nachdenklicher Hingezogenheit, sind sie mit ihren mehlweißen und zur äußersten Narretei aufgeschminkten Gesichtern, triangelförmigen Brauen, senkrechte Trieflinien unter den rötlichen Augen, Nasen, die es nicht gibt, zu blödsinnigem Lächeln emporgeschwungene Mundwinkel, Masken also, welche in einem sonst nie vorkommenden Widerspruch stehen zu der Herrlichkeit ihrer Kostüme, schwarzer Atlas etwa, mit silbernen Schmetterlingen bestickt, ein Kindertraum. Sind sie, sage ich, Menschen, Männer? Vorstellungsweise irgendwie im Bürgerlichen und Natürlichen unterzubringende Personen? Repräsentiert diese Stimme nicht Thomas Mann, wie wir ihn kennen? Ja, ich meine, hier haben wir ein akustisches Selbstporträt. Doch wir sollten nun eine andere Stimme hören, wie sie möglicherweise noch interessanter ist für unseren phonografischen Versuch. Eindeutiger zumindest, weil ihr das Kunstfertige abgeht. Es ist die Stimme von T.S. Eliot. Eine Stimme, die keineswegs, wie etwa bei Thomas Mann, dem eigenen Stil entspricht. Hier wird nicht gefeiert und inszeniert. Hier wird mit angelsächsischer Schlichtheit betont. Und zwar wird nur das Nötige, das entscheidende Schlüsselwort hervorgehoben. Das scheinbar Unnötige wird vernachlässigt, wird nebenhin erzählt. Diese bewundernswerte Untertreibung, diese besonnene Sachlichkeit der Stimme, selbst da, wo es sich um poetische Sachverhalte handelt, sie ist keineswegs zufällig, sondern gehört vielmehr zu einem Prinzip. Zu einem Prinzip nämlich, das Präzision heißt, Genauigkeit. Man hat den Eindruck, dass Eliot noch Entscheidungen sucht, während er spricht. Und dass es ihm darauf ankommt, alle Gefühle zu verbannen und nur Kontrolle über die Sache zu behalten. Hören wir einmal zu. May I illustrate from my own experience in writing a poem? In writing a poem of any length, a poem which requires labor, I find on retrospect that I cannot wholly distinguish in the result what was calculated from what was spontaneous, what was conscious from what was unconscious, what was growth from what was construction. I know that the unexpected arrives, and I know that I have also given many hours of conscious toil. I may have started simply from the awareness that there is some complex of feeling and thought inside me, which I must somehow get into words, simply because I shall go on feeling uncomfortable until this embryo has been brought to birth. Das ist die Stimme eines Mannes, der von sich selbst folgendes Porträt entworfen hat. Mr. Elliot zu sehen? Wie unangenehm. Sein Gesicht passt einem Priester bequem. Und die Stirn so streng und der Mund so eng. Und der im Gespräch sich beschränkt auf, wenn man präzise bedenkt, auf jedoch, vielleicht, je nachdem. Und das erklärt auch, warum die Stimme von T.S. Eliot keine beschwörende Funktion hat, wie etwa bei Thomas Mann, sondern lediglich Medium der Mitteilung ist. Einer Mitteilung von und über sich selbst. Literarisch, sagte Eliot einmal, bin ich Klassizist. Und wenn es zutrifft, dass sich eine Klassik durch die vollständige Lösung bestehender Probleme definiert, dann, ja, dann lassen sich in Eliots Stimme wirklich Elemente finden, die die ausgewogene Sachlichkeit und die um Lösungen bemühte Präzision eines Klassizisten verraten. Ist bei Eliot eine offenbare Untertreibung festzuhalten, so kann man bei Gottfried Benn, den wir als Nächsten hören, fast von einer Unterwerfung sprechen. Seine Stimme unterwirft sich dem Stil. Er, der einmal proklamierte, dass der Stil der Wahrheit überlegen sei, scheint mit dem Bewusstsein zu sprechen, dass eine Stimme den Stil nicht tragen kann. Und darum hat seine Rede etwas von konzentrierter Monotonie. Nichts verdient, besonders hervorgehoben zu werden. Ein einziger, sozusagen lyrischer Messton wird durchgehalten. Wer ihn selbst sprechen hörte, wird sich erinnern, dass Gottfried Benn fast immer mit halbgeschlossenen Augenlidern sprach. Geschlossen wie Läden in der Siesta. In seiner Stimme liegt etwas von dem, wie er es nannte, sich umgrenzenden Ich. Doch hören wir ihn in einem Ausschnitt aus einer Nietzsche-Rede. Und achten wir auf die konsequente Monotonie, auf den gleichbleibenden Messton. Wenn ein Leben 50 Jahre beendet ist und das Werk abgeschlossen vorliegt, darf man vielleicht zu der Methode übergehen, die Gestalt als Traum zu sehen. Der Efeu ihres Grabes, das Meer von Nizza, das Eis des Engadin, mischen die Figuren und die Widersprüche dieses Traums. Im Rahmen dieses Traums erscheint Hölderlin wie ein Herbarium und Novalis innerhalb der Redaktion der Urworte wie ein Lokalreporter. Goethe allein überflutet auch diesen Traum, trägt weiter, überbrückt auch diesen Abgrund, er allein. Aber auch ihm gegenüber erhebt sich Nietzsche als das größte Ausstrahlungsphänomen der Geistesgeschichte. Alles an ihm, jeder Satz, ist zweideutiger, faszinierender, beunruhigender, weniger gelassen als bei Goethe. Er ist der vierte Mensch, von dem man jetzt so viel spricht, der Mensch ohne Inhalt, der die Grundlagen der Ausdruckswelt schuf. Nicht wahr? Man spürt sofort, wie diese Stimme zurücktritt, hinter der waghalsigen Schärfe der Formulierung, hinter dem Anspruch des Gesagten. Die Stimme unterwirft sich dem Stil. Sie interpretiert nicht, sie zählt auf. Sie erläutert nicht, sondern stellt fest. Es besteht wohl keine deutlichere Diskrepanz zwischen Stil und Stimme als bei Gottfried Benn. Der Mensch muss neu zusammengesetzt werden, aus Gedanklichem, aus Redensarten, Sprichwörtern, sinnlosen Bezügen, aus Spitzfindigkeiten breit basiert, ein Mensch in Anführungsstrichen. Seine Darstellung wird in Schwung gehalten durch formale Tricks, Wiederholungen von Worten und Motiven, Einfälle werden eingeschlagen, wie Nägel und daran Suiten aufgehängt. Herkunft, Unsinn. Schwarzwald oder Königsberg, das hat jeder. Jetzt werden Gedankengänge gruppiert, Geografie herangeholt, Träumereien eingesponnen und wieder fallen gelassen. Nichts wird stofflich, psychologisch mehr verflochten, alles angeschlagen, nichts durchgeführt. Alles bleibt offen. Antisynthetik. Über Benns Stimme führt kein Weg zu seinem Werk. Aber Es führt aus ihr ein Weg zu seiner Persönlichkeit. Sie enthält die Monotonie der selbstgewählten Einsiedelei. Sie enthält auch etwas von der sorgfältigen Resignation, die sich in Bens Maxime und Ausflucht bekundet. Ja, es bietet sich hier fast zu sagen an, dass Bens eigene Stimme wie die Stimme hinter dem Vorhang erscheint. Von der Rampe gesprochen dagegen, weltläufig und dem Effekt gewogen, wirkt die Stimme eines Mannes, den wir leider nicht in seiner Muttersprache reden hören können, bei dem aber trotzdem der Zusammenhang zwischen Stimme und Persönlichkeit auftaucht. Es ist die Stimme des spanischen Philosophen José Ortega y Gasset. In ihr drückt sich etwas Legeres, Urbanes und zugleich Schauspielerhaftes aus. Diese Stimme meditiert gleichsam noch im Augenblick, da sie zu hören ist. Sie hat die Tugend der Heiterkeit und möchte nicht lehren, sondern persönlich überzeugen. Die geschliffene Plauderei ist ihr Metier. Und obwohl Ortega in unserem Beispiel Deutsch spricht, wird, wie ich glaube, deutlich genug, welch eine merkwürdige Beziehung hier besteht. Die Stimme, die sich so übermäßig auf den Vokalen ausruht, die je auffährt und sich selbst so vortrefflich illustrieren kann, diese Stimme, wollte ich sagen, ist auf akustische Verblüffung aus. Und darin entspricht sie eigenartig dem Prinzip seines Philosophierens, das sich ja auch in mancher Hinsicht auf Verblüffung gründet. Wir werden vertraut gemacht mit einer Spontaneität des Denkens, die gleichermaßen interessant ist, wie darauf angelegt, betroffen zu machen, innezuhalten und Fragen zu stellen. Doch hören wir Ortega selbst in einem Ausschnitt aus einer Goethe-Rede. Es sind Gedanken, die mir spontan und gewissermaßen von ungefähr gekommen sind, als ich Goethe, ich möchte sagen, nur im Vorübergehen betrachtet habe. Ich bin keineswegs ein Goethe-Forscher, und gestatten Sie mir diese Formulierung, eben nur ein Goethe-Begegner. Daher möchte ich auch keine Zeit damit verschwenden, vor Ihnen die Beweise für das, was ich behaupte, und für das, was ich in Abrede stellen möchte, zusammenzutragen, obgleich ich natürlich zumindest glaube, diese Beweise zu besitzen. Es ist schwer zu entscheiden, ob Ortegas Ideen im Zusammenhang oder aus dem Gegensatz zu seiner weltmännischen Haltung so eminent wirksam wurden. Aber es besteht kein Zweifel, dass sich diese weltmännische Haltung besonders auch in seiner Stimme bekundete. In einer Stimme von wacher Fröhlichkeit und selbstbewusster Grazie, von kühner Modulation und Bestrickung. Und nun unser letztes Beispiel. Die Stimme von Ignacio Silone, an der, auch wenn er Deutsch spricht, einiges abzuhören ist. Silone spricht bedachtsam und in kleinen Intervallen. Die Noblesse eines südländischen Gutsherrn ist in seiner Stimme, aber auch die Sorgfalt eines Gärtners. Immer wieder kommt es zu Stockung und Stauung. Dann erfolgen rasch mehrere Formulierungen und Sätze hintereinander. Und man ist mitunter versucht, die berechnete Stockung der Stimme, das Zögern, das Bedenken, den Vorbehalt, dem Politiker Silone zuzuschieben und die Unmittelbarkeit schnell erfolgender Rede auf den Erzähler zu beziehen. Hier drücken sich, wenn man will, die Forza Narrativa aus, die erzählerische Kraft und Bedacht in politischer Äußerung. Und das wird gewiss auch auffallen an dieser Stimme. Sie verrät eine gewisse Besorgtheit. Sie enthält, im Gegensatz zu Eliot, etwa Gefühl. Und so klingt diese Stimme. Wir sind in einer Epoche, wo auf alle Ebenen der Mensch, der freie Mensch, angegriffen ist. Der politische Kampf spielte sich auf eine ziemlich oberflächliche Ebene, auf die Ebene der Einrichtungen, soziale, politisch, wirtschaftliche Einrichtungen. Und es ist nötig, dass der Schriftsteller als freier Bürger auch an diesen Teil der Kampf seine Verantwortung übernimmt und mit allen Mitbürgern seinen Kampf führt. Aber die Fragen unserer Epoche sind auch viel tiefer. Und die Unruhe, die dadurch entsteht, kann man nur belletristisch darstellen. Und auch diese Stimme von Ignacio Silone gibt einen Ausblick frei auf seine Persönlichkeit. Eine besondere Andeutung und Akzentuierung. Freilich nicht in einer Weise, dass man, wie auch schon bei den vorangegangenen Beispielen, zu gesetzmäßigen Folgerungen kommen könnte. Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, war bei unserem phonographischen Versuch auch nicht angestrebt. Wir wollten vielmehr nur fragen, ob und was sich aus den Stimmen europäischer Literaten lesen lässt, welche Schlüsse und Rückschlüsse eine Stimme erlaubt, was sie uns zu denken und zu deuten gibt. Und diese Frage, meine Damen und Herren, möchte ich nun auch an Sie weitergeben. NDR 3, Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie eine Sendung von Siegfried Lenz aus dem Jahr 1963, Aus der Stimme lesen. Mit Originaltonaufnahmen von Gottfried Benn, Paul Claudel, André Gide, Thomas Mann, Ortega y Gasset, Paul Valéry, T.S. Eliot und Ignacio Silone. Im nächsten Radiomuseum am kommenden Donnerstag hören Sie Die Seelen in der Brust und die Verkleidungen. 5 Monate im Leben Mozarts. Eine Sendung von Wolfgang Hildesheimer aus dem Jahr 1975. Redaktion der Reihe Hanjo Kesting.